dazu verdammt, dieses elende Leben wieder zu durchleben, alle Zeiten. Thank you. Respirar. Konzentriert euch auf das Licht. kommt zusammen. Tanzen.

der weiße Hai. Chill out, man. Thank you. You should be suspicious of rock bands. Their message may be, make me rich. That's not rock and roll. Thank you.